gerne bei mir sein. Auch wenn sie mich schaden, gib niemals auf. Für dein Land zu sterben, nimmst du in Kauf. Kann keiner mehr. Ich glaube an dieses System. Es steckt verloren. Ich geh immer daran. Du bist nicht allein. Deine Kameraden, die werden bei dir sein. Auch wenn sie dich jagen, für dein Land zu sterben, nimmst du in Kauf. Ich habe den Bestand, eine Macht, vor ein paar Jahren hat man uns ausgelacht. Und wir machen weiter, wie bisher, und auch weiter. Keiner mehr!